Only for your information. Der Podcast, der dich informiert. Heute mit Chris Weidner als Gast. Das ist aber nett. Die Erkennungsmelodie, ist das nicht toll? Das ist voll nett. Das ist total geil. Das muss auch heute für einen Crosscast mal drin sein. Das ist mein erster Crosscast, aber ich werde gleich voll nett begrüßt. Ja. Ist richtig heimisch mit eurer Musik. Ne? Gefällt mir von Anfang an, hat mir die super gefallen. Ich habe auch immer gedacht, so damals so, erste Podcast, boah, was machst du auf ein Intro? Was machst du denn da? Wie kaufst du das ein? Wie ich euer gehört habe, das erste Mal dachte ich, geil, genau sowas. 16-Bit-Sound oder 8-Bit sogar noch. Oder 8-Bit, ja, je nachdem, ne? Was du halt kriegst, ja. Wo du das MIDI-File her hast und dann merke ich, dass du so einen Compiler und dann musst du halt gucken, was am besten rauskommt. Cool. Auf jeden Fall voll die Erkennungsmelodie für. Na, habt ihr es gehört, Leute? Habt ihr es gehört? Ja, ist Chris Weidner von Nerdizismus. Grüß dich, Chris. Grüß dich, Pascal. Ja, du hast geschafft, in mein Studio mal reinzukommen und Fort Knox unterm Dach und einfach mal zum Crosscast eingeladen, dachte ich, ich möchte gerne mal den Nerdizismus vorstellen. Lass uns mal drüber quatschen. Nerdizismus ist ja wieder Nerds, ist ja wieder so ein komisches Wort. Ne? Das ist ja eigentlich immer so ein bisschen, ich habe mich selber als Nerd bezeichnet die ganzen Jahre. Ja, sicher. Aber, ne? Sicher, ne? Aber irgendwie verpönt, oder? Nee, also Hipster finde ich verpönt. Ah, wir haben ja beide Bärte, Hipster. Ja, ja, aber noch kein Hipster-Bart hier mit Man-Bun. Nee. Nee, also, ich weiß, dass wir fragen hier unsere Gäste am Anfang immer nach einem Nerd-Faktor. Ja, genau. Skala von 1 bis 10. Ja, was ist genau dein Nerd-Faktor? Ich bin zwar jetzt bei dir zu Gast, aber was ist denn dein Nerd-Faktor? Ich habe keine Ahnung, wie berechnet ihr Nerd-Faktor? Also, naja, auf einer Skala von 1, also eigentlich überhaupt nicht, bis 10 der Obernerd. Wobei das Thema kannst du dir eigentlich frei auswählen. Also wenn wir das Thema frei auswählen wollen, dann bin ich eigentlich so Stufe 9, da bin ich so richtig nerdig. Was? Eigentlich so nerdig in so Technik, okay. Computertechnik, ja, Security-mäßig. Da bin ich so, ich bin nicht 10, weil da fehlt mir ein bisschen was, also nerdig bin ich da auf jeden Fall. Ja, siehst du, unsere Gäste sind halt meistens dann Nerds in ihren Comics oder wir hatten Holger Kreimeier zu Gast, der ist halt Experte bei James Bond, ja. Da ist der halt und wir haben auch Comic-Experten da oder so und wir selber sind, also der Michael, ich, die Anja und der Jörg, wir sind eigentlich so General Interest Nerds, würde ich mal sagen. Die Haupt-, Master Nerds, ne? Genau, also so von jedem so ein bisschen. Das heißt, ich kenne mich, was weiß ich, mit Star Wars oder Star Trek ganz gut aus, könnte jetzt aber nicht sagen, welcher Regisseur in der Folge 73 der 5. Staffel krank wurde und sich den linken Zeh verstaucht hat oder sowas. Da habt ihr aber angefangen mit, ne? Ihr habt so ein bisschen mit Star Wars eigentlich angefangen. Wir haben angefangen, mit Star Wars angefangen, ja. Jetzt haben wir mit Star Wars angefangen. Jetzt sind wir aber eigentlich wirklich Games noch weniger, das kommt jetzt demnächst so ein bisschen. Haben eine Games-Folge gemacht. Hauptsächlich Filmkritiken, Serienkritiken und ja, General Interest, was so Nerds angeht. Also wir wollen halt immer so, wenn wir eine Filmkritik machen, dann ist der Film natürlich das Topic, von dem sich alles entspinnt. Aber wir haben dann halt zum Beispiel mit dem Emu einen Kollegen, der sich kennt sich einfach mit der Comicwelt, die zum Beispiel zu so einem Avengers-Film gehört, einfach aus. Okay. Und dann kriegst du halt diese Querverweise hin, die du halt sonst nicht hast, wenn du die Comics nicht liest und einfach die Avengers zum Beispiel nur aus dem Kino kennst. Oder nie einen X-Men-Comic oder Avengers-Comic. Aber zeichnet ja so ein Nerd eigentlich aus. Der muss ja ein ungemeines, breites Wissen haben über sein Themengebiet. Ne? Also es reicht ja nicht, den Comic zu kennen von irgendetwas. Man muss ja auch wissen, oh, da gab es doch mal einen Film, da gab es eine Serie und da gab es einen Spin-Off von den Piloten vielleicht auch noch dabei. Und du musst ja einfach alles kennen als Nerd. Naja, wenn du halt dir eine 10 in deinem Bereich erarbeiten willst oder wenn du dich halt damit einstufen willst. Ja. Also ich würde mich zum Beispiel in keinem meiner Bereiche, obwohl ich mich gut mit Star Wars auskenne, würde ich mir da eine 10 geben. Das ist schon die oberste Stufe. Das wäre dann schon, also ich würde mir bei Star Wars jetzt mal so eine gute 8,5 vielleicht geben, weil ich einfach die komplette Sekundärliteratur und Expanded Universe mehr oder weniger komplett außen vor lasse. Also da wäre hier einer so wie ich, der eigentlich von mit Star Wars aufgewachsen ist, der schon den ersten Star Wars im Kino, zweiten Star Wars im Kino gesehen hat und eigentlich alle gesehen hat und so ein bisschen so Fan ist, ist ja Nerdfaktor 2 eigentlich so fast, ne? So, der weiß schon mal, dass es da Filme gibt und der weiß schon mal, wie die heißen, die Storyline, ne? Der kennt die Storyline, der weiß, oh, da gibt es auch eine Comicserie davon. Hälfte gibt es davon auch noch. Ne? Comic, wenn du weißt, dass es einen Comic gibt, Alter, bist du ja schon eine 5. Echt? Ach komm. Ach komm. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Die Comics, du hast immerhin schon mitgekriegt, dass es dann irgendwelche Comics. Guck mal, ich lese zum Beispiel überhaupt keine Star Wars Comics. Also okay. Ich lese eh keine Comics, also lese ich auch keine Star Wars Comics. Es gibt halt Storylines, die werden irgendwann so ein bisschen wichtiger, weil die dann vielleicht in einem Videospiel aufgegriffen werden. Ja. Videospiel, stimmt, kommt auch noch hinzu. Das heißt, oder halt mal irgendwann jetzt bei Rebels oder in irgendeiner Spin-Off-Serie dann halt mal irgendwie so erwähnt werden. Ganz ehrlich, Wikipedia. Da gucke ich schnell rein, worum ging's. Aber das wird so breit. Stimmt, wie du das sagst, Spiele gibt's ja auch noch. Überleg mal, du musst ja auch noch alle Spiele kennen davon. Also Nerdfaktor 10, das ist doch eigentlich unmöglich, oder? Für, also Star Wars, Nerdfaktor 10? Ich war jetzt letzte Woche war ich in USNA gewesen und dann waren wir Mittwochabends in einer Bar, die Millennium Fandom Bar. Habe ich gesehen, die Bilder, wo du da... Und das ist wirklich eine nicht allzu große, aber extrem schnuckelige Bar in Las Vegas, die zwar noch auf dem Las Vegas Boulevard liegt, aber schon 2 Kilometer von den eigentlichen Hotels weg. Was sich auch übrigens sehr positiv in den Preisen dann bemerkbar macht. Okay. Und die Gäste, die da waren, das waren halt wirklich voll Nerds. Also da kommen Leute am Mittwochabend in ihren Star Trek-Kostümen oder Jedi-Roben oder als Disney-Prinzessin verkleidet und hocken sich an die Bar oder in die Lounge. Das habe ich gesehen, ich dachte schon, Bier. Das war total geil. Immer so rum oder ist das nur ist das eine spezielle Veranstaltung? Nein, das war einfach ein ganz normaler Abend in dieser Millennium-Fandom-Bar. Cool. Das war der Oberknaller. Ist doch strange, oder? Ja, das war der Oberknaller. Das war du kamst einfach rein und du bist einfach nur ein Bekloppter von vielen anderen Bekloppten. Und ob das jetzt halt ein Star Trek-Nerd ist oder ein Star Wars-Typ oder Walking Dead oder keine Ahnung irgendwas, ist dann total egal. Und die Gespräche an der Bar drehen sich, also ich kann jetzt keins jetzt genau rezitieren, aber im Grunde genommen drehen die sich halt wirklich darum, ob Han zuerst geschossen hat oder ob die Enterprise gegen den Sternzerstörer gewinnen könnte. Das sind da die Themen. Ja. Aber es darf dann keiner in dieser Bar fragen, wer ist der beste Superheld, ne? Das gibt Streit, ne? Weiß ich jetzt nicht, wir haben ja da beim Nerdathon mitgemacht, das war halt das Pubquiz, wie du es aus dem Irish Pub kennst. Ja, ne? Das Pubquiz und... Da, wo ich gespoilert habe mit, wo du gefragt hattest, oder? Ja, das war aber gar keine Frage, die jetzt, das wäre ja scheiße gewesen, wenn wir da jetzt im Pubquiz irgendwie das Internet befragt hätten. Ah, okay. Das war aber eine Frage, du meinst das mit dem Tick, Trick und Track? Ja, genau. Das war aber dann eine Frage, die sich in der Folge einer anderen Frage bei uns in der Gruppe entsponnen hatte. Sag mal, wer ist eigentlich der Vater von Tick, Trick und Track? Deswegen. Aber wer darüber mehr wissen will und über die USA, der kann dann wieder zu uns in den Podcast kommen. Genau. Weil sonst erzähle ich dir jetzt den gleichen Kram, den ich gerade gestern in unserem Podcast erzählt habe und das wäre jetzt ein bisschen. Du hast ja mit dem Michael drüber gesprochen, ne? Mit dem Michael, genau. Ihr wart zusammen da, ne? Oder nee, der war in New York. Der war in New York und ich habe Las Vegas und Los Angeles gemacht eine Woche. Alles gleich, ich habe es nicht geschnallt, weil beide USA. Und genau, und dann hat er seine nerdigen Erlebnisse erzählt und ich meine nerdigen Erlebnisse. Okay. Und das war auch so ein bisschen meine Absicht, dahin zu fahren, weil ich wusste, ich bin nicht der Gambler. Ich fahre da nicht zum Gamblen hin. Wir waren auf einer Messe da. Ich fahre da nicht zum Gamblen hin und nach $80 wusste ich auch, dass ich definitiv nicht zum Gamblen dahin fahre. Ja. Hast du einarmig versenkt oder? Nee, ich habe angefangen an so einem blöden Roulette-Automaten zu spielen, weil der andere Roulette oder die Roulette-Tische waren irgendwie alle voll und da waren auch immer $15 Mindesteinsatz und ich hatte mir so vorgenommen, ich mache nur $100, verzock ich mal. Okay. Ja. Und dann kommst du ja mit $15 Mindesteinsatz jetzt nicht so wird knapp. Und dann waren halt diese Roulette-Automaten da und dann kannst du $1, ist halt Mindesteinsatz. Und dann war ich sogar auf $48 schon hoch bei $20 Einsatz, also $20 habe ich reingeschoben. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du 50 hast, hörst du auf. Das denkt man immer. Genau, und dann war ich am Ende auf $4 runter, habe mich dann wieder auf 20 hochgespielt, also das, was ich eine Stunde vorher hatte und habe mir dann erstmal den Voucher wieder ausgedruckt. Und da ich so, na gut, okay, hast jetzt eine Stunde Spaß gehabt und so, aber du bist 20 rein und mit 20 raus. So ähnlich kenne ich es aus New York, ja. Und dann habe ich aber natürlich diesen Voucher gehabt und wenn du den einlöst, dann kommt mir wieder Text drauf. Das heißt, eigentlich hast du ja gar keine $20. Das ist ja dann der Gewinn. Also du kriegst nicht $20 ausbezahlt, sondern nur $17, hau mich tot. Und dann habe ich den halt auch wieder reingeschoben, diesen Voucher. Und dann habe ich den relativ zügig, war ich auf null, dann habe ich nochmal 20 nachgeschoben, da war ich zügig und da war ich Schnauze voll, da hatte ich jetzt noch $40 oder $50 übrig aus meinem $100-Pool und dann die habe ich dann beim Blackjack, ja, das waren geht schnell, die, ne? waren das die so schnell weg. Das ist, muss ich echt, echt harte Grenzen setzen, ich kenne das auch, das ist eigentlich ist das nur Beschäftigung. Der Punkt ist aber, dass, also da habe ich mich echt die ganze Woche drüber geärgert. Also ich meine, ich habe zwar gesagt, ich nehme $100 und ich zock die und so weiter, trotzdem habe ich mich echt geärgert. Klar. Über die $10, die ich in der Arcade verspielt habe, in einem Star Wars Automaten und im Jurassic Park Flipper, oder? Ist doch klar. Da habe ich überhaupt nicht nachgeweint, ja? Das ist im Grunde genommen der Nerd, weißt du? Da habe ich mir gedacht, das ist die $10 im, oder die $20 im Star Wars Automaten. Egal, die sind weg. Da kriegst du ja was für. Da krieg ich was für, genau. Da kriegst du das geile Spiel, ja. Eben. Ja. Und also von daher, das war eigentlich so diese Geschichte. Und das, dann habe ich mir eben im Vorfeld schon überlegt, so, was kannst du Nerdiges halt machen in Las Vegas. Da habt ihr aber jetzt im in der Ausgabe Nummer 24, ich. Habt ihr die ist noch nicht online, die kommt jetzt die Tage. Ah, okay. Da haben wir da ausführlich drüber gesprochen, auch was man da alles machen kann und Einkaufstipps und Museentipps und so weiter. Ah, cool. Aber das ist jetzt wie zum Beispiel jetzt eben wieder so eine Folge, wo ich sage, das ist halt so General Interest Nerd. Also das ist jetzt unabhängig von irgendeinem Film oder unabhängig von irgendeiner Serie oder sonst irgendwas. Macht ihr jetzt so generell ja auch, geht ein bisschen breiter jetzt. Ne? Also ihr habt angefangen mit eigentlich nur Star Wars, ihr habt alle mal so alle dabei gehabt hier, Jörg auch mit dabei gehabt, immer einfach mal ein bisschen Quatsch über Star Wars und jetzt, also bis jetzt, also für mich ist es da fast unübersichtlich geworden, was ihr so alles macht. Cosplay. Ja, jetzt haben wir noch einen Cosplay-Podcast mit Was ist Cosplay? Erklär mir Cosplay. Im Grunde genommen, es kommt aus Japan eigentlich ursprünglich. Ich kann das jetzt gar nicht so genau sagen, woher, wer da wie wo angefangen hat. Aber im Grunde genommen geht es vereinfacht gesagt einfach darum, dass du möglichst authentisch oder realistische oder dem Original sehr nahe kommende Kostüme deines Lieblingscharakters baust. Und das ist halt so der Punkt, möglichst selber baust, nicht kaufst. Okay, das heißt also aus Stoffresten, Haushaltsresten, sich so ein... Du, es gibt inzwischen eine ganze Industrie, wäre jetzt übertrieben, aber es gibt einen richtigen Markt für spezielle Cosplay-Materialien, die nennen sich Cosplay-Flex und Warbler, das sind dann solche biegsamen Schaumstoffsachen, die du mit dem Föhn dann zurechtbiegen kannst, wo du eine Rüstung draus bauen kannst und so weiter, weil ja nicht jeder die Möglichkeiten hat, mal eben irgendwie Plastikteile tief zu ziehen oder ja, so. Genau, ja, genau. Damit du das aber trotzdem selber machen kannst, gibt es halt verschiedene Geschichten, wie eben Cosplay-Flex, Warbler und andere Sachen. Ein Kumpel von mir zum Beispiel, der moddet Nerf Guns. Habe ich gesehen, das Video habe ich gesehen, das YouTube-Video, das habt ihr auf irgendeiner Con, auf der Comic-Con, genau. Der pinselt halt diese Nerf-Schaumstoff, also die Waffe ist ja aus Plastik, aber die Pfeile, die da rauskommen, sind aus Schaumstoff. Der tunt die halt so, und jetzt nicht im Sinne von der Technik tun, dass die schneller schießt oder weiter schießt, sondern einfach, dass daraus eine realistisch anmutende Waffe wird. Und dadurch, dass aber die Stormtrooper sowas. Oder halt für irgendwie so Mad Max-Szenarien oder irgendwelche Anime-Waffen oder keine Ahnung was, die sind ja in der Regel, also diese Grundmodelle von Nerf sind ja eh schon Fantasiewaffen, die sind ja schon over the top. Das sind ja in jedem Büro mindestens 10 Stück, ist ja klar. Genau, und dann malt er die halt entsprechend realistisch an, macht auch noch zusätzliche Aufbauten oder Applikationen dran, um die noch ein bisschen zu modifizieren. Also mit Laser und sowas alles? Ja, weiß ich jetzt gar nicht, mit LEDs und so ein Kram, das ist ja ein bisschen blinken. Und dann passen die halt im Grunde genommen zu deinem Cosplay, wenn du halt irgendwie sowas machst. So, jetzt nochmal die Frage, was ist denn also Cosplay? Also, es kommt aus der Anime-Manga-Szene, dass man sich also so angezogen hat, wie sein Lieblings-Anime-Manga-Charakter. Das war in Deutschland und auch jahrelang extremst geekig, also nerdig und fast schon, ja, skurril, ja, weil die Qualität der Kostüme auch, ich sag mal, bis vor 3-4 Jahren grenzwertig war. Okay. Ja. Das sah halt alles ziemlich albern aus. Und ich weiß noch so, die ersten Cosplayer, da habe ich das selber noch gar nicht so gemacht und ich habe mich auch jahrelang gar nicht als Cosplayer bezeichnet, weil ich eigentlich so Star Wars Rüstungen habe, einen Stormtrooper, einen Biker-Scout und so weiter, das war für mich nie Cosplay. Weil Cosplay waren immer die Manga- und die Anime-Fritzen. Du bist ja der auf den Nerdizismus hier vorne auf dem den Stormtrooper genau, da, ne? Den Stormtrooper anhat. Und Cosplay waren für mich immer so die, sagen wir mal, früher bist du auf dem Schulhof verkloppt worden. Genau. Ja. Und als purem Eskapismus hast du dich halt in Anime, Manga und Cosplay geflüchtet. Das aber war immer so, das war meine vorgefertigte Meinung. Ich muss sagen, also ich finde die ja schon ziemlich hochwertig mittlerweile. Ich fahre ja oft wieder Wagen. Das hat sich komplett gedreht. Und da sehe ich sowas das hat ja. Sich komplett gedreht. In Köln letztens, was war hier, die Gamescom, wenn du hier in der Bahn, da hast du ja diese wunderhübschen Anime-Girls mit den Zweihänderschwert auf dem Rücken, die da auf einmal sagen, so, oh, was ist das denn hier? Also das ist ja das wirklich eine tolle Szene. Das hat Qualität erreicht, die sich also vor den Amis, wo das also echt auf die Spitze getrieben wird, wo auch die guten Cosplayerinnen auch wirkliche Stars sind, Jessica Nigri zum Beispiel und noch andere. Da gibt es also in Deutschland auch wirklich welche, die richtig, richtig gut sind. Und ein Teil unseres Nerdizismus-Podcasts ist eben die Reihe Nerdplay, wo Nerdizistin Anja halt regelmäßig sich mit Cosplayern unterhält. Oder jetzt war letzte Folge war Eos Andi da, das ist einer der bekanntesten deutschen Cosplay-Fotografen. Mhm. Das hat sich dann auch wieder so eine Szene entwickelt an Fotografen, die sich halt dann auch darauf einstellen. Denn du musst, oder andersrum, wenn du keine Ahnung von dem hast, was dein Modell da darstellt, dann werden die Fotos scheiße. Also wir hatten das... Also musst du richtig in Szene setzen, ja, natürlich. Ja, genau, du musst auch wissen, was das ist. Also wir waren einmal auf einem Shooting, da waren wir so 8, 9, 10 Stormtrooper. Ja, habe ich gesehen, da habt ihr mal aufgerufen, glaube ich auch. Ja. Genau, das war zweimal. Also das erste Shooting, das war... Da habe ich da eben daraus gelernt, dass wenn der Fotograf mit Star Wars nichts anfangen kann, dann funktioniert das nicht, weil er gar nicht weiß, wer hier wer ist und wie er die Figuren aufstellen soll und so. Und der hat dann die Bildbearbeitung, war sowas... komplett over the top, ja. Okay. Da waren dann plötzlich Atompilze im Hintergrund und irgendwelche Sternzerstörer, die aber überhaupt nicht vom Perspektiv, also war völlig over the top. Das war auch jetzt keine böse Absicht und so, das war auch so rein handwerklich ganz okay bearbeitet, aber er hatte halt überhaupt keine Ahnung von Star Wars. Da ging das halt komplett in die Hose. Und das zweite größere Shooting, was wir gemacht haben, da waren halt dann auch nur Fotografen dabei, die im Grunde genommen Ahnung davon haben und das merkst du halt wirklich an der Inszenierung. Die wissen dann auch, was sie ja haben wollen und so weiter. Wie man die stellt, wie Posen die stellt, aussehen, etc. Und das macht die Anja, macht das bei euch dann, ne? Die macht den, die moderiert den Nerdplay-Podcast. Genau. Dann haben wir im Grunde genommen noch ein serienspezifisches, das hat jetzt keinen extra Namen, da gibt es halt Game of Nerds, das ist dann unsere Live-Verfolgung beziehungsweise immer aktuelle entsprechende Folge zur Game of Thrones. Und wir werden jetzt mal bestimmt was machen zu Westworld wahrscheinlich und was uns halt so ankommt. Manchmal bist du auch durch, weißt du, wir haben Stranger Things haben wir jetzt nichts gemacht. Mhm. Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr machen. Okay. Ja, es ist 12 Wochen gelaufen, da brauchst du jetzt keinen Podcast mehr zu machen. Ist durch. Das ist haben durch. 10 andere schon becastet. Ist durch, ja. Da haben ja. Wir auch nichts Neues mehr zu erzählen. Ja, ist so. Ja, also, ist meine, richtig. Also, ich kann sagen, war eine geile Serie und wer auf die 80er steht, soll genau, sich angucken. Und durch ist es, ja. Und alles andere ist alles schon Quatsch. Also, das heißt, ihr geht auch ein bisschen in die Breite jetzt damit auch. Ne? Also nicht nur... Ja, Star Wars Nerds, hier breitet man das Ganze ein bisschen breiter für. Ja, es hat sich auch vom Podcast ja inzwischen, also es ist immer noch ein Hobbyprojekt. Ich glaube, das größte Investment ist der Pulli, den ich anhabe. Ja, ja gut, wir haben noch, und ja. für Conventions machen wir Flyer. Okay. Das kostet Flyer 1015 ja, Euro. Flyer-Alarm ja, also und von daher, ne? Genau. Das sind also wirklich die einzigen Investments, neben dem, dass wir uns mal ein Mikro geholt haben. Mhm. Also lass uns alle zusammen 200 Euro dafür ausgegeben haben, was wir okay. da überhaupt bisher aktuell investiert haben. Und dafür hat sich jetzt eigentlich doch recht breit entwickelt, weil du entwickelst ja dann auch einen Ehrgeiz. Ich meine, wenn wir halt Zugriff auf einen Trailer haben vor allen anderen, dann willst du den natürlich auch posten. Klar, also kam dann irgendwann noch ein Blog dazu. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen über sowas? Das war bei dem ersten Star Wars Shooting, wo ich gerade erzählt habe. Ah, da bin ich nach Hause gekommen und war total geflasht, weil ich halt im Prinzip mit 30 Bekloppten 10 Stunden lang in weißem Plastik ja, durch die Zeche Zollverein gerannt bin und Fotos gemacht habe. Und das fand ich so geil, dass ich halt irgendwie gesagt habe, das wäre eigentlich doch voll witzig, wenn man da jetzt so einen Podcast draus machen würde. Und dann war der Jörg und Michael waren von Anfang dabei und dann waren auch der Timo und Sarah dabei, die sind jetzt nur noch als Gäste ab und zu mal dabei. Dafür kam dann jetzt Anja dazu als feste Besetzung und ja, und dann war das eigentlich nur mal so ein Ausprobieren. Komm, lass mal eine Folge machen. Ich habe dann im Prinzip mein Facebook-Netzwerk befragt, wer hat Bock einfach mal nerdig zu quatschen. wenn du die erste Folge anhörst, ja. Wir haben alles mal angefangen. Eben. Das ist, und da ist auch teilweise die Soundqualität übelst, ja. Gut, aber wie du sagst, das ist auch toll beim Podcast. Man kann einfach erstmal anfangen zu quatschen und die hören trotzdem zu. Und da ist erst einmal die Qualität total egal. Weil steigern kannst du dich immer noch. Du kannst immer noch die Luft nach oben schließen, das ist das Tolle daran. Und du kannst tausende von Euros ausgeben, du bist immer noch nicht perfekt. Aber einfach mal anfangen und einfach mal drauf losquatschen. Das reicht manchmal schon. Das heißt, ihr habt ein bisschen größer gestartet. Jetzt habt ihr vier Hauptprotagonisten und dann mehrere Gäste. Genau, mehrere Gäste. Das kann man ja auch vollseitiger sehen. Ne? Regelmäßig, unregelmäßig kommen dann immer, wie gesagt, Ebo war jetzt schon öfters mal dabei. Weil das Thema so, wie regelmäßig veröffentlicht ihr dann ungefähr? So? Also, am Anfang haben wir völlig willkürlich. Wenn es was gab und wenn es nichts gab. So wie es Vetter gesagt hat, wenn es so heiß ist, dann genau, nicht. Genau, gab einen neuen Trailer, okay, lass mal bequatschen. Dann kam halt ein halbes Jahr kein Trailer, gab es auch keine Folge, so ungefähr. Inzwischen gucken wir eigentlich, dass wir so einmal im Monat mindestens was haben. Ich versuche es eigentlich zweimal im Monat. Das ist so der Rhythmus. Das haben wir jetzt im Sommer ganz gut durchgehalten, weil wir extrem viel auf Halde produziert hatten, weil wir irgendwie super viele Folgen hatten. Ja, macht man schon mal, und ich will dann halt auch nicht, wenn ich letzte Woche die Game of Thrones Folge hatte, die Woche drauf eine Filmkritik schon, weil die muss ja aktuell sein, aber irgendwie eine Convention-Folge raushauen oder so. Okay. Ja? Oder irgendwas Allgemeines. So ist ja zeitlos. Also deine eigenen Erlebnisse sind zeitlos. Genau, eben, die sind ja dann zeitlos. Und jetzt haben wir die letzten paar Wochen, haben wir jetzt fast alle im 2-Wochen-Rhythmus so rausgehauen. Und das ist ja schon also. Wenn wir mal gucken, ob wir das bis Jahresende mal durchziehen. Ab diesem Jahr habt ihr richtig Gas gegeben, dieses Jahr, wenn man das so sieht, was ihr veröffentlicht habt. Das ging eigentlich so los mit der Convention in Stuttgart. Mit der Comic-Con in Stuttgart. Weil die hat uns auch so einen Bass gegeben. Also wir waren da auch Teil des Programms mit Nerdplay. Das war die erste Folge, die wir haben wieder live on stage produziert. Und das war insofern ganz witzig, als dass wir irgendwann so 5 Minuten vor der Show gemerkt haben, eigentlich ist das total langweilig, wenn der André jetzt auf der Bühne sitzt, einen Nerfgun moddet. Das ist für die Leute, die da sitzen in dem Panel ja okay, aber das ist ja eigentlich als Folge total öde. Wir machen einen Podcast und keinen Videoblog. Ja, so. Und dann haben wir uns halt die Zeit überbrückt, indem wir uns erstmal Fläschchen Wein aufgemacht haben morgens um 10, wo wir gesagt haben, der Alfredissimo hat seinen Kochwein gehabt, wir haben unseren Moddingwein und dann habe ich halt im Prinzip mit dem Publikum Nerdquiz gespielt, während André die Gun gemoddet hat und so alle 5 Minuten habe ich mal geguckt, wie weit er ist und dann hat er mal ein bisschen was erzählt. Also so richtig dich als Moderator schon mittlerweile so selber ausgearbeitet? Ja, beruflich mache ich es eh. Also ich bin jetzt kein Moderator, aber ich halte halt extrem viele Vorträge und Schulungen und sowas und von daher fällt mir das jetzt nicht schwer, das zu machen. Und da ging es eigentlich, also es war auch vorher schon okay, aber da hast du auch an den Download-Zahlen gemerkt, da tut sich jetzt was. Also wir sind immer noch kein großer Podcast, sind kein Pew-Pew-Pew oder auch kein Nerdcore, also bei weitem nicht. Ja? Aber dafür, dass wir halt, wie gesagt, nur von Teilen und Sharen und so leben, finde ich eigentlich so 800 Downloads pro Folge, ganz okay. Das ist ziemlich ordentlich. Wer ist denn eure Zielgruppe, gedachte Zielgruppe? Was denkt ihr, wer hört euch oder wen sprecht ihr an? Sprecht ihr also Nerds an? Ich gebe dir jetzt einfach mal die Google Analytics-Zahlen. Ja. Da kann ich dir sagen. Ja. Also das sind zu 65% Männer zwischen 25 und 49. Das ist schon sehr breit gestreut, ja. Ja. Die zu 70% von Mobilendgeräten auf uns zugreifen. 70% mobil, ja okay, das ist die Zukunft, klar. Deswegen muss die Seite ja auch wovon sein, aber anscheinend ein großer Prozentsatz noch nicht gecheckt hat, wie man einen Podcast am besten hört. Ja, Mensch, das ist wirklich, ein Podcast ist ja eigentlich eine Nische und wenn die Leute davon hören, klicken die einfach irgendeinen Play-Button, aber und wundern sich, wieso kommt da nicht mehr und wissen gar nicht, dass es so einen Subscribe-Button, Abonnieren-Button gibt, mit dem man das wunderbar in iTunes abonnieren kann oder per Google sich abonnieren kann. Irgendein Podcatcher sich installiert, Castro, Insta, wie sie alle heißen und dann jedes Mal eine neue Folge kommt raus, kriegt man das Palim sofort aufs Gerät drauf, mobile kannst du sofort abhören. Genau, kannst runterladen oder streamen, je nachdem, was du willst. Das haben wir echt festgestellt, also mit steigender Hörerzahl hat also die Anzahl der Webplayer massiv zugenommen. Ja. Also früher hatten wir definitiv mehr Feeds, also ich sag mal Stammhörer. Das entwickelt sich auch mehr, aber die Webplayer sind exorbitant in die Höhe geschossen. Okay, hat das vielleicht damit zu tun, weil ihr nutzt ja mittlerweile ja eure Webseite auch ein bisschen zum Bloggen, dass ihr die Leute eigentlich dahin zieht zu der Webseite und sagt, eigentlich sollt ihr was lesen bei der Webseite und so ein typischer Podcast macht ja eigentlich nichts anderes wie nur Podcasts. Richtig, ne? Ja. Also aber ihr bloggt ja mittlerweile sogar, das ist ja euer ja, vierter Standbein. Ich sage ja, fast, im Grunde ne? genommen hat sich das eigentlich, ja, ich sage, es hat sich dann so entwickelt, weil wir halt überlegt haben, okay, ich mache es damit nicht, um Geld zu verdienen oder sonst irgendwas. Es ist ein Hobby und es soll ein Hobby bleiben. Ja, das kann man mit dem Podcast aber, auch nicht machen. Zumindest, sag ich mal, 1% oder wie viel damit irgendwie ein bisschen Geld verdienen können. Das ist auch, aber natürlich hast du irgendwann den Ehrgeiz, A, bessere Qualität abzuliefern. Klar, bist du dann. Und natürlich möchtest du auch irgendwann, mein Gott, warum ist jemand im Social Media aktiv? Weil es eine Rampensau ist, weil es ein narzisstischer Trieb ist, den du auslebst. Komm, so ehrlich muss man sein. Ich bin in der Bühne und ich quatsch davor. Ne? Ja, ist eben, so. Ganz genau. Und jeder will irgendwo sein bisschen Fame. Ja? Genau. Also, da bin ich ganz ehrlich. Ja. So und natürlich finden wir es irgendwo cool, wenn wir halt dann eben halt mal 1000 Subscriber haben. Klar. Oder so. Klar. Ja? Und den willst du halt dann auch irgendwie einen Mehrwert bieten. Und ich habe halt festgestellt, wenn ich sage, wir investieren halt möglichst wenig in Werbung, außer halt mal einen Flyer oder so, dann geht es halt nur darüber, dass wir halt unseren Content halt ein bisschen anders aufbereiten als halt andere. Und dazu zählt für mich halt auch, dass wenn wir eine Filmkritik machen, dass wir halt uns eben irgendjemand einladen, der halt, dass wir nicht nur über den Film sprechen, sondern halt wie mit Emo zum Beispiel einen haben, der halt die komplette Comicwelt dazu kennt. Oder wie Holger jemand haben, der sich einfach im James-Bond-Universum von vorne bis hinten alles weiß. Das heißt, ja. Background, die ganze Background, Sekundärliteratur etc. Der auch auf wie viele Dr. Genau. Noses gab. Ja, und der auch mal Roger Moore live getroffen hat und auf der Premiere war und so weiter und so weiter, weil dann ist, sage ich mal, von so einer Filmkritik die eigentliche Kritik vielleicht ein Drittel des Podcasts und der Rest sind, wie ich finde, ganz interessante Zusatzinformationen oder halt eben auch Zusammenhänge. Ich weiß nicht, warst du in Batman vs. Superman gewesen? Nee, gar nicht. Also ich gebe zu, ich war lange nicht im Kino. Ich war letztes Mal im Kino beim Star Wars, letztes okay, Jahr. Das ist eine Weile, ja. Das ist letztes Jahr und davor habe ich, ich glaube, sechs Jahre Pause gemacht, war ich nicht im Kino. Okay. Ich bin so nicht so Kinogänger, das ist eigentlich nicht so. Ich bin ja im heimischen Gefilde unter dem großen Fernseher und Couch. Ja gut, aber du hättest ihn ja auch zu Hause gucken können. Ja, natürlich. Also, ja, hast du ihn schon gesehen? Nee, gar nicht. Nee. Also das ist halt so ein Film, den die Fanboys total geliebt haben und jeder, der halt die ganzen Comics dazu nicht kennt, halt im Kino saß so, hä? Was passiert wieso? Da, ne? Warum? Ich verstehe es nicht. Das macht jetzt den Film nicht besser, wenn du das Hintergrundwissen hast, weil ich denke, das muss ein Film dann trotzdem schaffen. Aber so ein Experte erklärt dir halt dann eben, okay, ja, das ist in dem Comic und das ist der Versatzstück aus dem und in dem gab es das. Und dann kriegst du auch mal erklärt, dass halt solche Comics sich auch regelmäßig rebooten. Also so ein Marvel oder so ein DC, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber so das Grundprinzip ist so alle 5 bis 6 Jahre, vielleicht auch länger oder ein bisschen kürzer, sterben alle Charakter und das Ganze fängt wieder von vorne an. Dann kriegen die halt ein bisschen anderes Outfit und so. Die Origin-Story ist immer ähnlich, aber leicht modifiziert. So ne? Genau. Also ich sag mal, Batmans Eltern werden immer so sterben, wie sie sterben. Das wird sich nie ändern. Aber seine Motivation ist vielleicht in der nächsten Reihe halt ein bisschen eine andere. Das macht ja die Geschichten aus. Dass man einfach nur, man kann ja keine Charaktere komplett neu erfinden. Alle sind schon mal da gewesen. Du willst sie ja doch dann so haben und dann hast du halt mal irgendwie einen etwas zynischeren Superman oder ja, halt also mal groben, die Bösen, die Guten und davon mehrere Abstufungen. Genau, und, richtig, ja. Die Farben gehen auch irgendwann mal aus. Das ist, ne, ja, das eben, Tiere genau. Auch ja. Mit Spinnen und Aquaman und irgendwann ja, gehen halt aus, genau, ne, die Ideen. Ja. Und wenn du dann halt eben jemand in der Runde hast, der unser Gespräch dann darum erweitern kann, weil er halt diese ganzen Comics kennt und sagen kann, ja, und das war aus dem und du hast es nicht verstanden, weil du nicht weißt, dass in Comics XY das und das und das passiert, dann bleibt unser Urteil zwar trotzdem kritisch über den Film, also in dem Fall jetzt, ja. Aber du kannst dann wenigstens sagen, okay, wer das weiß, hat wahrscheinlich dann mehr Spaß dran gehabt als unser eins, der das halt dann nicht wusste. Ja? Das heißt, Und euer Publikum ist also der Nerd, der schon was weiß und der, Nerd, sich noch, der noch ein bisschen mehr dazu genau, wissen Genau, der noch ein bisschen möchte. Mehr, im Prinzip ein bisschen mehr dazu wissen will oder der halt im Grunde genommen, so wie ich jetzt halt von Comics, keine Ahnung hat. Ich meine, ich weiß, dass es Superman und MCU und so, das weiß ich schon, aber ja. Ich lese sie halt nicht, von daher keine Ahnung, was in irgendwelcher Ausgabe. Und ich kannte die Avengers auch nicht bewusst, bevor es Avengers im Kino gab, ja, oder Justice League. Cartoons gucke ich nicht und Dings gucke ich auch nicht, also das war mir halt, das hast du mal mitgekriegt, aber wer da jetzt die Avengers genau sind und was die da jetzt und bla, keine Ahnung. Das heißt, bei euch kann man als Nerd, der jetzt für ein Thema schon so Stufe 5 vielleicht hat, der kann sich da bei euch aufleveln. Natürlich, er kann sich entweder aufleveln und der könnte auch gleich mal sogar bei uns mitmachen, wir wollen da gar keinen irgendwie ausgrenzen oder sonst irgendwas, sondern natürlich, vielleicht machen wir auch mal irgendeine Folge, wo wir mal Leute mit einem negativen Nerd-Faktor einladen oder so. Ja. Also sagen, Star Wars, ist das das mit dem komischen Hund? Ja. Ist das oder irgendwie so. Star Wars ist doch Captain Picard. Ja, ja, genau, das wäre dann so, ist das mit den spitzen Ohren oder so. Ja, ja genau. Oh ja. Kann man auch mal machen, so eine Nummer. Ja. Ich plane ja immer noch eine Folge mit dem Markus von der GameStar. Ich bin ja jetzt auch schon ein alter Sack und der Schwertel ist auch noch ein älterer Sack. Und Vorsicht, stolper nicht über den Rollator da hinten jetzt, ja? Ja. Wir mal über alte Säcke reden. Du hast auch schon hier Alltagshilfen überall rumstehen. Ja, ja. Und wir wollen eigentlich mal so eine Folge machen, zum Beispiel so gerade im Gaming-Bereich, so früher war alles besser. War ja auch, ne? Hast du gezockt früher? Ja klar, habe ich gezockt früher. Was hast du gezockt? Oh, C64, Turrican mit Parallaxen-Scrolling, ja. das war mein Spiel. Gigantis hat angefangen, Teacher Buster, Gigantis hat angefangen. Hast du jemals ein Spiel zu Ende gespielt? Hast du Turrican mal durchgespielt? Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, die Spiele früher waren... Turrican habe ich durchgespielt mehrmals, ja. Turrican, da war Ehrgeiz, weil das musste sein. Turrican musste durchgespielt werden, 1 und 2. Ich kann mich erinnern an Mission Impossible, hat keiner von uns durchgespielt. Das wollte ich gerade sagen. Das geht nicht. Die Hälfte wusste gar nicht, was du da machen willst. Den Aufzug hoch und sich wieder gebrutzelt, keine genau. Ahnung. Das hat keiner gespielt. Teacher Buster haben wir durchgespielt, ja. Der Genesis ist gut, das hat nie aufgehört. Ja. Also damit hat sich das eigentlich auch. Also bei mir hat das mit den Spielen irgendwann aufgehört. Ja, wie es mit Mädchen anfängt, du hörst mit Spielen eigentlich auf, ne? Und dann, wenn man wieder älter wird, dann fängt das wieder mit den Butter-Spielen an. Klar, Call of Duty, Counter-Strike, da habe ich der Ladder mitgespielt in der ESL, One-on-One und Two-on-Two habe ich gespielt, da war ich in den Top 10 mit drinnen noch. Dann kann ich dir doch mal die Frage stellen, das ist eigentlich eine, die diskutiert. Das ist das 10 Jahre her, aber ja, bin gespannt. Ja, aber genau das ist es ja, pass auf. Counter-Strike 1.0, ja. Ich bin drauf gekommen, ich habe irgendwann mal. Kennst du ja, wenn einem plötzlich so ein Gedanke in den Kopf fällt, ne? Oh ja. Was ist eigentlich mit, ne, so ungefähr? Und dann habe ich so, gibt es eigentlich Desert Combat noch? Weiß nicht, kennst du Desert Combat? Das war ein Mod für Battlefield 1942. Ja, natürlich. Das Entwicklerteam. Das habe ich gerade geschmissen erst. Ich habe so eine riesen Kiste mit Spielen. Das Entwicklerteam ist dann DICE geworden, hat Battlefield 2 gemacht. Ja, genau. Und also Teile, nicht alle davon. Das war ein Hobbyprojekt, einfach ein Mod halt. Battlefield 1942. Genau, ja. Und das war ein Mod für Battlefield 1942, der aber halt schon moderne Waffen hatte, also Apache und Abrams. Ja, genau. Und so Kram. Und das ist mir irgendwie so durch den Kopf geschossen, weil das habe ich nämlich immer gezockt bis zum Verrecken. Und ja, ich kann mich da schwach daran erinnern, Battlefield. Ich war eher so. Darum geht's ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass wenn du. Das war physikalisch völlig unrealistisch, aber bockschwer. Also du musstest halt, wenn du in den Heli da eingestiegen bist, in den Apache, das ging mit Joystick besser als mit Maus. Mit Maus fand ich's und mit Tastatur konntest du den gar nicht steuern. Und du hast auch. Das waren aber wichtige Waffen. Und die spawnten auch extremst lange. Also es dauert lange, bis die gespawnt sind. Und die waren einfach zu schade als Taxi. Und sie waren auch viel zu schwer zu fliegen, um sie als Taxi zu verwenden. Ja? Ja. Und dann hast du deine Server gehabt, wo du einfach wusstest, der kann das. Und da brauche ich mich gar nicht zum Spawnpunkt von dem Heli oder von dem Flugzeug oder keine Ahnung was stellen, weil ich kenne den und der kann das. Und dann weiß ich, wenn der in meinem Team diesen Apache fliegt oder den Frogfoot oder was auch immer, dann ist der wertvoll. Und dann klaue ich ihm nicht das Ding nur, um von A nach B zu kommen. Und du konntest noch alleine auf den Server gehen und dir einfach mal stundenlang eine Karte angucken. Stimmt, ja. Da war noch nicht alles überlaufen. Ich bin einfach mal auf den Server gegangen und habe mir stundenlang eine Karte angeguckt. Was steht da, habe die Fahrzeuge kaputt gemacht, habe gezählt, wann spawnt das Ding wieder und so weiter und so weiter. Ja. Das geht doch heute gar nicht mehr. Und das ist das, was ich meine mit früher war alles besser. In dem Sinne, als dass ich... jetzt kann jeder Trottel in Battlefield einen Heli fliegen, weil er so viele Unterstützer ist. Ja. Jeder Trottel kann es machen. Ja. Also hockt sich auch jeder Trottel rein und fliegt das Ding einfach nur von A nach B und schmeißt es weg, weil er schnell irgendwo hinkommen will oder so. Das heißt, der Sinn von diesem Fahrzeug wird völlig ad absurdum geführt, weil es dir dann auf dem Schlachtfeld in deiner Taktik fehlt. Das ist natürlich, wenn du ESL spielst, was anderes. Aber das verleitet mir komplett den Multiplayer-Spaß. Ja, weil das macht in der Realität macht man sowas eigentlich. Das geht ja nicht. Also das soll ja so real wie möglich sein. Und wir haben uns damals so verhalten, als wären wir da in der echten Welt unterwegs. Und ich kann mich noch an die Zeit erinnern bei der ESL, wo wir gespielt haben, dass ich habe meistens immer CS Counter-Strike haben wir gespielt und ich kann mich 1.6 dann oder was? Oder? Noch 1.0, 1.2 okay. noch. 1.6 kam viel später, da war ich gar nicht mehr ESL. Okay. Weil ich kann mich noch sehr gut an den einen Zeitpunkt erinnern, und zwar an den Zeitpunkt, wo ich ausgestiegen bin. Das war ein Spiel, irgendwann nachts, was ich gespielt habe, One-on-One, wo mich einer dermaßen gekillt hat und in meiner liebsten Map, in Desert Map, hat er mich gekillt. Das war das. Hat er mich gekillt und dann habe ich nachher gefragt, hör mal, Glückwunsch, selten hat mich einer so dermaßen auch taktisch und so überlegen und alles, aber im Gespräch so, sah komisch aus, im Chat danach, ich sag mal, wie alt bist denn du eigentlich? Ich bin 12. Sag ich, danke. Es ist soweit. Ich muss raus. Und ich habe halt auch keinen Bock, mir von 14-Jährigen den Arsch versohlen zu lassen online. Ja. Ja. Also ohne Campen, ohne Cheaten, einfach nur taktisch. Die sind so gut gewesen, habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Wenn ich heutzutage, also Multiplayer zocke ich überhaupt nicht mehr. Aber nicht mehr im Shooter-Bereich. Also mal ein Fuzzy oder ein Eishockey oder so. Mhm. Das meine ich jetzt aber nicht. Nee, da konnte ich nie für begeistern. Und Shooter, Multiplayer, Call of Duty, Halo, ist egal, mache ich nicht mehr online. Ich krieg einfach nur auf den Sack. Letztens habe ich StarCraft 2, habe ich den Rechner neu aufgesetzt, dann habe ich wieder StarCraft 2 installiert, hatte Bock auf ein RTS. Und dann dachte ich mir, ach komm, geh jetzt mal ein bisschen online, das hat ja bestimmt ein Matchmaking und wird ja erkennen, dass du keine Ahnung davon hast. Also, ich weiß natürlich schon, wie es funktioniert, aber halt nicht auf dem Niveau. Ich glaube, die erste Runde war nach 3 Minuten vorbei, die nächste Runde war nach 2 Minuten vorbei, dann habe ich mich schon ein bisschen eingestellt, habe gesagt, okay, die rushen hier alle, dann habe ich 5 Minuten durchgehalten und die nächste Runde war nach 8 Minuten vorbei und ich hatte wirklich nichts aufgebaut, ich war noch völlig im Aufbau. Das macht ja gar keinen Spaß. Und es macht überhaupt keinen Spaß. Dann habe ich bei YouTube ein paar Videos mir angeschaut und habe halt so gesehen, okay, so StarCraft-Tutorials, ne, die so 3-4 Stunden gehen und dann habe ich nur den Basic-Kurs noch nicht mal abgeschlossen, das ist nur Part 1 von 10, ne, und für eine Rasse Basic-Kurs. Das ist so komplex geworden, das ganze Ding. Ja, es geht um dieses Micromanagement halt, ja, wann, wie, wo, was, wo, in welcher Reihenfolge zu bauen und das ist halt nicht mein Verständnis, wie ich es hatte. Nee. Weißt du, wie wir früher Alarmstufe Rot gespielt haben, da gab es eine Karte, die hieß Money is All. Ja, und die war voll mit Diamanten. Ja, und am Rand war immer ein Streifen, um deine Basis zu bauen. Dann hat man so lange gebaut, bis keine Diamanten mehr da waren und dann hat man sich in der Mitte getroffen. Ja, du hast recht, früher war alles besser. Und wer halt die besseren Fahrzeuge oder irgendwie ein bisschen geschickter aufgebaut hatte oder vielleicht mal den anderen links umgangen hat oder keine Ahnung was. Ja, genau. Oder mal so ein bisschen mit Natanja genervt oder so, der hat dann halt die Runde gewonnen. Aber dann hast du halt 4-5 Stunden an so einer Runde gespielt, da wäre keiner auf die Idee gekommen. Als Gag hast du mal gerusht. Okay. Ja? Ja. Aber nur so, nur Spaß, komm, wir waren immer neu. Mit Ankündigung. Genau, mit Ankündigung. Und deswegen, das ging mir so auf den Sack. Deswegen spielst du was heute auch nicht mehr. Singleplayer, ja klar, ne? Ja, gut, Singleplayer, ja, genau. Aber Multiplayer, das hat für mich nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Deswegen letztens erst aufgeräumt, mit den ganzen Kissen weggeschmissen. Gut, hängt auch damit zusammen, ich habe keinen Windows-Rechner mehr hier. Jetzt habe ich mit Steam alles da drauf, was ich da haben will. Ja. Also. Siehst du, jetzt sind wir schon mitten in so einem Nerd-Talk. Mitten im Nerd-Talk, okay. Und ich merke, der Nerd-Faktor steigt auf einmal. Da kommen wieder Erinnerungen hoch, wo man dachte, Mensch, habe ich eigentlich längst vergessen die Call of Duty-Zeit, die Medal of Honor-Zeit, die Vietcong-Zeit, die Counter-Strike-Zeit. Ja, verdammt. Komm, lass mal über LAN-Partys reden. Du wirst nicht glauben, ich war Ausrichter von LAN-Partys. Echt? Ich habe die selber ausgerichtet, ja. Ach, cool. Ich habe selber LAN-Partys. Was denn so? Vielleicht war ich mal auf einer. Nee, das glaube ich eher nicht. Weil die LAN-Partys, die ich ausgerichtet habe, die waren im Jahre 2003 im Kosovo, im Feldlager Prizren bei der Bundeswehr. Da war ich Soldat bei der Bundeswehr und ich habe im Feldlager habe ich LAN-Partys veranstaltet. Ich habe mir da in irgendeinem Laden nebenan hier in irgendeinem Geschäft da in Prizren, da wo gekämpft wurde, dann im Geschäft habe ich mir einen Hub gekauft. Kein Switch, habe ich mir einen Hub gekauft, auch einen zweiten und habe da mit den 220er Hubs habe ich dann LAN aufgezogen und jeder Soldat hat seinen eigenen Laptop mitgehabt für die Kommunikation. Ja, jeder hat sowieso, Soldaten typisch meistens, aber die Spieler halt drauf. Und da habe ich Counter-Strike-Partys gemacht. Und du findest noch einen Bericht von mir auf lanparty.de. Okay. Kennst du noch die Seite? Ja, die Seite kenn ich noch. Da, such mal. Gibt's die noch? Natürlich, die gibt's noch. Die gibt's noch. Also ich glaube, es gibt auch LAN-Partys, muss man nachschauen. Und da ist noch ein Bericht von mir, den ich online gestellt habe. LAN-Party in Prizren, habe ich einen Bericht mit Foto eingestellt. Okay. Das war meine heftigste LAN-Party. Ja, das glaube ich. Okay. Ich kann zwar auch, wir haben zwar bei der Bundeswehr auch 96 mit BNC-Kabel LAN-Partys gemacht, von Spind zu Spind. Schön gekrümmt, ja. Von Spind zu Spind, aber nee, das habe ich nicht. Ich habe mit LAN-Partys aufgehört, das war. In Bremen war immer eine, frag mich nicht, wie sie hieß. Eine große. Ziemlich große. Ich glaube, es war nicht die Northcon, die war ja immer irgendwo anders, aber es war halt eine große LAN-Party. Und wie es so ist, du kommst halt an und dein Spiel geht nicht. Ja, aber erstmal kommst du an, du hast einen großen Röhremonitor von 21 Zoll mit 30 Kilo. 30 Kilo hat das Ding gewogen. 30 Kilo hat das Ding gewogen. Ja. Es gibt noch LAN-Partys. Heute ist eine LAN-Party. Wo ist denn heute eine? Heute ist Moment mal, es gibt die Nordisch Game Convention am 22. September jetzt. Das war ja schon. Ah, das war schon. Die war in Schleswig-Holstein. Okay. Es gibt noch LAN-Partys, das gibt's nicht, ne? Geil. Was kostet die jetzt inzwischen? Standard 40 Euro, kriegst du 100 Mbit, Superior 60 Euro für ein Gigabit oder Premium 100 Euro, auch ein Gigabit. Wieso das denn? Die Rechner ging nach Gigabit ab. Das gibt's doch nicht. Wegen meinem Ping oder was? Ich habe keine Ahnung. Taunus LAN ist kostenlos. Nee, doch, 20 Euro. Okay. Abendkasse 25 Euro. Und da, wie man es kennt, komm, Big Macs für alle Gäste. Und kostenloses Frühstück, Port bei McDonalds. 14. bis 16. Oktober 2016. Ah, ist gerade vorbei. Ach, verdammt. Es gibt LAN-Partys. Es gibt's doch nicht. Es gibt noch LAN. Guck mal für Düsseldorf oder Köln oder irgendwie so eine Umgebung. Es gibt noch LAN-Partys. Hier, guck mal. Nee, da ist er. 21.01.2004. Der Bericht von mir. LAN-Party in Prizren. Ah, okay. Ja, die letzte war in Bremen und ich bin dann da angekommen und Rechner dabei gehabt, schön den Tower und den, wie du gerade gesagt hast, den 30 Kilo Monitor. Ja. Und wir waren fürs Desert Combat Turnier da, also wir waren nie Profi-Team, aber für ein Amateur-Team waren wir nicht so schlecht. Und wie es so ist, ne, dann geht das Desert Combat auf einfach nicht mehr. Ne? Startet nicht mehr. Ich so, what the fuck? Alles neu installiert, bla gemacht und rauf und runter. Ja gut, Freitagabend war komplett im Arsch. Bis Samstagmittag. Das war doch normal. LAN-Party, das war wenigstens gespielt, da wurde nur installiert. Bis Samstagmittag habe ich dann irgendwann in dem Intranet da gepostet, dass ich krieg's nicht zum Laufen. Ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich gesehen, ach, da sind noch 3, 4 andere, die es auch nicht zum Laufen kriegen. Da war das irgendein Windows-Update und irgendeine DLL-Datei. Mhm. Und ich hatte halt großer Fehler, im Prinzip 5 Minuten bevor ich gefahren bin, das Update noch gezogen. Ja, das hätte ich nie machen sollen. Und die 3 Trottel plus ich, die das halt gemacht haben, die konnten halt nicht das Desert Combat spielen. Da hast du die DLL runtergeschmissen und dann ging's. Und dann habe ich auf der zur Not halt, damit ich an dem Freitag und dem Samstagmorgen wenigstens irgendwas zocken konnte, habe ich mir dann Counter-Strike Source installiert. Ja. Und ich war nur 1.6er Spieler. Ich habe nie Source gespielt vorher. Ich habe so auf den Sack gekriegt. Ich kannte die Karten alle und ich kannte die Waffen alle, aber ich habe gedacht, das ist ein komplett anderes Spiel. Es ist ja auch ein komplett anderes Spiel. Ist es auch, ja. Ich habe so auf den Sack gekriegt. Unglaublich. Und da war ich echt gefrustet. Ja. Also die Karte angeschaut, LAN-Party-Karte, die Online-Karte, ist übersichtlich geworden. Ist übersichtlich geworden. Was gibt es denn so in NRW? In NRW gibt es in Hagen, gibt es eine mit 651 Teilnehmern, die Junien. Okay. Nächstes Wochenende, übernächstes Wochenende. Die immer noch Blobby-Volley spielen? Lobby-Volley. Erinnerst du dich noch? Lobby-Volley? Oh. Klingelt ein bisschen was, aber so richtig. Lobby-Volley, nee. Lobby-Volley, das war das mit diesen Gelklumpen, die Volleyball spielen am Strand. Ach du Jemine. Da gab es ganze Turniere. Oh, das ist Wissen, das habe ich verdrängt. Das habe ich verdrängt, so ein Wissen. Ich kann mich nur erinnern an durchgemachte Nächte und 3 Tage ohne Duschen, ohne ja, Zähneputzen schon, aber 3 Tage da sitzen und nur leben von Energydrinks. Bier, Pizza, wie man es kennt, und 10% spielen, 90% installieren und neue Rechner neu aufsetzen oder wieder Grafikkarte durchgebrannt, also irgendwas wieder kaputt gemacht, neuen Speicher kaufen oder Rechner aufrüsten oder einmal habe ich einfach nur das ganze Wochenende mein Case gemoddet, einfach nur. Das waren LAN-Partys. Aber das war irgendwie was cool. Und ich meine, diese letzte LAN-Party, da habe ich ja schon gearbeitet, habe schon Geld verdient, habe ich mir dann ein Hotel gegönnt. Ich habe Hotel gepennt. Nee, so dekadent war ich nie. Ich habe da auf dem Boden gepennt. Ja, das war die LAN davor. Ich mir gedacht so, ey, komm, warum bist du jetzt hier 25 oder keine Ahnung was? Wieso tust du dir den Scheiß noch an? Ja, so in der Messehalle im Gang so aufgewacht. So, da habe ich mir gesagt, 6 Mal nimmst du ein Hotel. Irgendeine Bürgerhalle mit Feldbett. Ja. LAN-Partys, ja, das machen Nerds aus. Also, wer ist also dieser LAN und wo macht immer Partys? Genau, wo macht immer Partys? LAN. Ich schwöre LAN. Ja, genau. Das war halt. Und cool, es ist cool, dass du das sehen. Ich meine, klar, du hast halt das heute immer noch. Also ich zocke zum Beispiel jetzt seit 2009, 10, 11, 12, 13, also seit 6, 7 Jahren NHL-Hockey, wie blöd. Da hat EA mal was Gutes gemacht. EA Sports kann auch was Gutes machen. Die haben nämlich in NHL diese EA Sports Hockey League eingeführt, wo halt du ein richtiges Team hast, also mit 6 anderen Leuten oder bis zu 6 anderen Leuten in deinem Team spielst. Und im Gegensatz zum Fußball, wo du 11 Leute koordinieren musst, finde ich das beim Hockey mit 3, 4, 5, 6 Mann halt noch machbar. Ich habe nie FIFA gespielt. Welche Plattform? Erst Xbox und jetzt PS4. Und das mache ich jetzt halt schon seit 9 Jahren, sodass wir da eigentlich jetzt nicht so schlecht sind. Es ändert sich jetzt ja nicht so dramatisch. Ich habe ja immer Angst, dass sie irgendwann sagen, so Spiele sind verkauft, wir können ja kein Geld mehr verdienen, eigentlich kostet uns nur Geld, der Unterhalt, der Server, wir schalten es ab. Ja, gut, und also dann sitzt du da. Ne? Ich glaube, so alle 2 Jahre wird der jeweilige EA-Server dann abgeschaltet. Mhm. Also ich glaube, du kannst jetzt kein FIFA 14 mehr online spielen. Ach, es geht dann nach Jahren auch noch. Deswegen siehst du, auch so spielen mich ja komplett raus. Da habe ich mich nicht für begeistert. Deswegen aus dem Grund, wenn man sagt, irgendwann muss es ja vorbei sein mit diesen Spielen, dann schalten die ab und dann hast du ein Spiel und stehst dann und kannst du nur hier zu Hause um Sofa spielen. Und nicht, ja, holst dir halt dann das Update nächstes Jahr wieder. Cashcow. Ja, na sicher, ja sicher. Ich habe die PlayStation 2, also ich könnte es noch nicht mal spielen. Die steht da irgendwo in der Kiste. Ja, aber die haben mich sogar dazu gekriegt. Ich habe noch, also in NHL habe ich sogar schon mal Ingame-Käufe gemacht. Für nicht wenig Geld. Um nämlich den 14-Jährigen relativ zügig was entgegenzusetzen zu haben. Da wolltest du auch wissen, ne? Wir sind nicht schlecht. Du hast gemerkt, der 14-Jährige hat keine Kreditkarte. Genau, der hat aber Zeit. Und dann habe ich mir halt die Achievements angeguckt, die du brauchst, um gewisse Boosts freizuschalten. Mhm. Und habe halt gesehen, keine Ahnung, 500 Spiele, 800 Tore, was auch immer. Ja. Und dann habe ich halt so gemerkt, da ich ja das schon ein paar Jahre gezockt habe, wusste ich halt, ey, für 500 Spiele, das ist jetzt im September, kommt es raus, das ist ja November oder so, ja, in dem Tempo, wenn nicht sogar Dezember, 800 Tore, da brauche ich ja, nee. Was kostet das Ding? 5 Euro, Katsching. Und was brauche ich noch? Und dann wusstest du ja ungefähr, was du brauchst, ne? Weil das Jahr davor war es ja noch kostenlos. Ne? Da wusstest du ja, was du so, wie so dein Spieler gebaut ist, was du für Boost brauchst. Okay. Und hast da dann geguckt, okay, das kannst du schnell freispielen, okay. Das dauert länger, das werde ich sowieso nie schaffen, weil ich die Spielerart nicht mache oder keine Ahnung was. Und dann habe ich bestimmt nochmal in den 2, 3 Jahren, wo die das System so hatten, zusätzlich zu den 60 Euro bestimmt nochmal 30 ausgegeben an Boosts. Okay, das geht ja. Das ist ja, aber es sind halt, da hast du aus 60 Euro 90 gemacht. Okay, ist ein bisschen Taschengeld für einen 14-Jährigen, ja. Genau. Und dann hast du abgezockt. Dann hast du sie halt rund gemacht, ja. Aber das kriege ich auch nur noch im Hockey hin. Also sobald ich mich bei Halo oder so auch nur dran denke, auf den Multiplayer-Server zu gehen, Keine Chance. Nee, zum Gucken schön, und aber. Und da geht's halt auch wieder, ich kann mir ja die Karte gar nicht angucken, weil ich ja nicht alleine auf den Server kann. Richtig. Das ist halt der Scheiß. Ich kann ja nicht mal in Ruhe mir mal so eine Karte angucken und sagen, wo ist denn überhaupt was und wo gibt's welchen Shortcut und wo kann ich was machen. Das geht ja gar nicht. Weil wir unser eigenes Server erst einmal erstellt, lokal, da kannst du erst mal anschauen. Erst mal drauf gehen und mal in Ruhe gucken. Das geht ja alles gar nicht mehr. Das heißt, du wirst sofort ins Getümmel geworfen. Matchmaking funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und du läufst rum, peng, weg. Spawnst, peng, weg. Spawnst, peng, weg. Nee. Toll. Dann gehst du da mit 3 zu 15 Fracks raus oder so und die 3 hast du, der hat sich noch selber aus Versehen gesprengt oder keine Ahnung was. Also das macht einfach, also mir macht das keinen Spaß mehr. Nee, also. Weißt du, wie es ist, wenn du damit aufwächst? Ich dachte so nach ein paar Jahren, ich habe jetzt vor 2 Jahren mir nochmal Half-Life nochmal angetan. Half-Life 2 auf Steam nochmal, auf meinem Mac nochmal angetan. Das war aber eine nette Erfahrung, war auch wieder schön. Aber so richtig, wirklich, also ist ja auch Singleplayer-Mode, Half-Life 2. Aber das schönste Spiel, um den Nerd-Faktor da ein bisschen zu pushen, Maniac Mansion. Ja. Kam letztens für Mac ja wieder raus. Habe ich nochmal durchgezockt. Da war ich noch zu jung für, da konnte ich kein Englisch. Also ich hatte es auf dem Atari. Ja. Aber ich konnte noch kein Englisch. Ich hatte nur eine englische Version. Also bin ich da planlos da rumgelaufen. Und da bist du dann verzweifelt an dem Spiel natürlich. Ne? Ich bin nicht wirklich verzweifelt. Es war lustig, weil sich was bewegt hat, aber es war irgendwo langweilig, weil ich nie weiterkam. Ja, und dann habe ich mir aus der ASM immer diese Dinger ausgedruckt, ja, genau. oder irgendwie kopiert oder genau, irgendwie in der Schule kopiert. Irgendeiner hatte die ASM mit der Komplettlösung und dann bist du zum Schulkopierer, hast das Ding durchkopiert und dann zusammengeheftet und dann saßt du mit der Komplettlösung. Wir haben die Hefte ausgetauscht auf dem Schulplatz immer. Ja, ja, genau. Einfach nur Kopierrad war noch nicht. Das war, wir hatten ja nichts. Wir hatten, ja, genau. Wir hatten ja und nichts, es gab ne? immer einen, der hatte alles. Ja, richtig. Es gab immer einen, der hatte so eine riesige Diskettenbox. Rechtsanwalt und den konnte nie einer was, weil mein Vater ist Rechtsanwalt. Das hat er gehabt, 3 Kisten voll mit Disketten. Ja. C64, Amiga, alle Spiele, die es gab. Ja. Es gab immer einen, der hatte alles. Genau. Und die, wo du gerade Codrad sagst, die Idee haben wir nochmal aufgegriffen, als wir vor, wann war das, 2005, mit Deck 13 zusammen, ist ja heute eine recht große Entwicklerstudie, damals kannte die noch keiner, da sind die mit dem Adventure Ankh hausieren gegangen. Und ich habe damals im Marketing beim Publisher gearbeitet, der das Spiel rausgebracht hat. Und da haben wir beim zweiten Teil haben wir das Codrad wieder eingeführt. Genau, im zweiten Teil haben wir als Kopierschutz das Codrad wieder eingeführt. Und zwar nicht am Anfang, sondern das war dann Teil einer Quest, irgendwann nach einem Drittel des Spiels. Da musstest du einen Cocktail mixen und um den mixen zu können, brauchtest du das Codrad. Und im ersten Teil hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das war oder ob das die Produktmanagerin war oder irgendwie Gemeinschaftsarbeit, bin mir jetzt da nicht die Lorbeeren ans Revier heften, aber wir haben auf jeden Fall drauf bestanden, dass der Satz, haben Sie auch diese wundervollen Lederjacken, ja. Ja. Ja. Oder ich verkaufe diese wunderbaren Lederjacken, dass der auf jeden Fall drin war. Genau. Ja? Der musste rein. Krass. Der musste rein. Krass. Codrad. Das erinnert mich an Pizza Connection. Das Spiel Pizza Connection. Das hatte das auch ein Codrad. Ja, ja. Das hatte aber, ich meine, ich kann mich erinnern, da war was, gefäß Halbwissen, es wurden welche ausgeliefert mit falschem Codrad. Okay. Die waren falsch zusammengeheftet irgendwie. Das konnte nicht funktionieren. Das ist natürlich dann auch ärgerlich. Da gab es ein Update nachher, das war eine der wenigen Dinger, wo man dann hinschreiben musste. Kennst du das, Papier, Brief, ja, Briefmarke da und dann was, so, ja. Hier, ich habe das hier, diese Quittung, ich habe das Spiel gekauft und dann Chris, hast du eine Diskette bekommen mit dann ohne Codrad-Abfrage, weil du konntest es einfach nicht spielen, weil das Codrad falsch war. Das war unglaublich. Ich meine, das war Pizza Connection gewesen, ja. Kann gut sein, ja. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, aber wow, kann mal passieren, ja. Das war genial. Ja. Mensch, jetzt haben wir schon voll überzogen mit der Zeit. Wir haben voll rumgenördet hier. Ja, aber es ist genau so. Das machen wir bei uns im Podcast auch. Wir machen keine Interviews oder so, sondern ich sage mal, setz dich jung, mach deine Bier auf. Das habe ich jetzt zwar das. Ja, so ein komisch helles bei mir leider nur. Ja, ne? Also auch ein obergäriges Bier. Ja, ja. Aus der Stadt mit Öllen. Ja. Mit Öllen, ja. Getrunken war, aber trotzdem. Also ich habe Chris jetzt genötigt, hier so ein helles zu trinken. Ja. Den Limo. Ja, so ein Limo, genau. So ein Stangenlimo. Stangenlimo, genau. Ja, und unser Skript von 3 Absätzen habe ich jetzt durch. Also, ne? Echt? Hast du mich schon alles gefragt? Boah, ich habe dich alles gefragt. Okay, nur noch viel mehr. Ja. Ich will ja mal in so eine Radioshow, damit ich mir auch mal was wünschen kann, so an Songs. So, da können die Leute ihre Songs hier mitbringen. Und dann habe ich mir, also wenn ich mal irgendwie in so eine Talkshow komme, komme ich ja nie, aber angenommen, ich würde mal so bei WDR in so eine Talkshow kommen, wo die Gäste sich Musik wünschen würden. Was würdest du dir wünschen? Weiß ich noch nicht, aber ich würde mir irgendeinen richtigen Scheiß wünschen. Dass jeder, der den Sender einschaltet, denkt so. Ich glaube, das Fieseste, was Fischer, ich mir wünschen Helene würde. Fischer. Nee, das wäre ja noch, da würden die nur alle denken, der Typ ist. Ja, der steht halt auf Schlager oder so. Ich glaube, die fieseste Mucke, die ich jemals gehört habe, ist von einer Band, die nennt sich Endstille. Kennst du das? Das hört sich nach Punk an. Nee, das hört sich nach... Es ist eigentlich nicht zu beschreiben. Es ist ein Ton auf einer E-Gitarre, sehr laut, mit einem Menschen, der irgendwie dazu irgendetwas grunzt. Und dieser Ton wird 3 Minuten gehalten und das Gegrunze irgendwie 5 Minuten oder so. Also, falls hier jemand Endstille-Fan ist, sorry. Aber so habe ich es wahrgekriegt. Also such mal bei YouTube ein Endstille-Video raus. Kannst es ja vielleicht als Abspann mal einspielen. Oh Gott, so. Oh Gott. Da würde ich, glaube ich, den Redakteur beim WDR dann an seinen... Das ist doch not safe for work, oder? An die Grenzen. Keine Ahnung, ob das not safe for work ist. Du verstehst ja nichts. Ist ja... Keine Ahnung, was der singt. Endstille, okay. Ich habe das auch nur mal gesehen, weil ich habe irgendwann mal jemand mit so einem T-Shirt gesehen. Dachte, was ist das denn für ein blödes Wort? Ja? Endstille, was soll das denn sein? Da habe ich das gegoogelt und bin dann auf diese Musik gekommen. Ich weiß nicht, ob du das mal einspielen kannst oder ob du das möchtest. Ja, ich kann es da gerade nicht einspielen. Ich müsste auch gucken, ob das auch rechtefrei ist natürlich. Ja, ne? 30 Sekunden. Sonst kriege ich wieder, ja genau, aber ohne Ansage dann natürlich. Ne? Achso, ja, wie auch immer. Also, und wenn, dreh den Pegel ein bisschen runter und warn alle vor und machen Explicit Content Button dran. Was. Also ich wollte dich ja jetzt nicht zum Ideen bringen, aber das war eigentlich nur so, okay. Ich habe mir hier keine Musik wünschen. Okay. Okay. Wenn du bei uns bist, darfst du dir dann kriegst du ein Intro zu dir passend. Oh, wobei Gott. Ich jetzt noch gerade nicht weiß, was für dich ein passendes Intro wäre. Mir fällt noch was ein. Wir haben bisher für jeden ein passendes 8-Bit-Intro. Ah, noch ein Tipp. Mach was von abstürzenden Brieftauben. Ja, okay. Das war mein Lieblingsband früher. Alles gut, heute noch. Ja. Der letzte macht die Tür zu. Ja, oder mach noch einmal Gabi. Ja. Da kennst du bestimmt auch ER80. ER80? EA80. EA, nein. Nee? Nein. Sagt dir nichts? Nee. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Kannst du mal googeln. Was war die andere bekloppte Punkband, die ich noch gehört habe? Hier die mit dem goldenen Stück Scheiße, wie heißen die? Einstürze Neubauten nicht. Nee, nein. Nee. Nein. Der letzte Schlacht oder Schlachthof. Ah, ja. Ah, okay, das ist definitiv not safe for work, ja. Das ist definitiv. Das ist, nee. Aber ich weiß gar nicht, wie hießen die denn? Ich packe auch nicht meine Slime-CDs raus, nein. Gut, okay, also bevor wir jetzt komplett abdriften. Genau. Deswegen, wir haben jetzt, ja, und unsere Grenze haben wir jetzt verdoppelt. Wir haben eine schöne Runde gehabt und Nerdizismus könnt ihr euch anhören. Da habt ihr nichts anderes wie das, was wir jetzt gerade hatten. Genau. Nerdgespräch, total unkontrollierte Nerdgespräche. Aber was ich sagen muss, Respekt, ihr habt eine geile Webseite. Die sieht genial aus. Das ist ja immer sauber, das Ding, ne? Das ist ja wie geleckt, das ist ja wie so eine Marmorhalle, wo man andächtig reinschaut. Okay, das sieht schön aus. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Dass die von Browser zu Browser komplett unterschiedlich aussieht. Wenn du die im Firefox aufmachst. Wer hat Firefox? Wer nutzt den Firefox? Ja, okay, soll es gehen. Aber wenn es jemand in Firefox aufmacht, du hast jetzt gerade Chrome auf. Ja, Safari, genau. Chrome. Wenn du jetzt den Zoom auf 120% stellst, dann hast du die Ansicht Default im Firefox. Ja. Da kann ich dann nur sagen, so lass Bilder sprechen. Frag mich nicht warum. Falls irgendjemand von deinen Hörern, die vielleicht ein bisschen technikaffiner sind als ich, mir sagen kann, warum das im Firefox, also der Zoom ist auf 100%, aber im Firefox wird das dargestellt wie im Chrome auf 120%, also viel zu groß alles. Ach. Keine Ahnung warum. Falls da jemand mal eine Lösung hat, meldet euch hier an den CSS-Fu wahrscheinlich. Ja. Die Untiefen des WordPress. Ja. Also trotzdem Respekt, ja. Die Seite sieht immer toll aus. Also da habt ihr euch echt Mühe gegeben. Das gebe ich an den Michael weiter, der ja, ist ja genau. Genau, euer Michael macht das. Also schönen Gruß an alle eure Nerdizisten. Michael, Anja und gut, Jörg mache ich selber. Jörg grüß dich selber. Genau. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mal einen kleinen Einblick bekommen. Das war der Crosscast. Das heißt, diesen Podcast hört ihr auf Only for Your Information und bei nerdizismus.de oder wie sagen es die Amis? Nerdizismus. Ja, genau. Das hört sich mal so lustig an, wenn ihr die Amerikaner da drin hat. Gut. Bevor wir da jetzt so ein Thema aufmachen. Genau, hat Spaß gemacht, Chris. Ich habe zu danken. Vielen Dank, Pascal. Danke dir. Das war Only for Your Information. Danke. Ciao. Tschüss.